verehrte Hörerinnen und Hörer. Kein Mucks, der Bremen 2 Krimi-Podcast. Hier ist die Polizei. Was ist denn eigentlich los? FBI. Oh. Mord? Kennen Sie diesen Mann? Ist meine Sekretärin. Dann war es Mord. Nein. Nun, das gibt's doch nicht. Es war ein Unfall. Will man mir was anhängen? Ja. Ich weiß, wer der Mörder ist. Was? Nein. Ruhe. Nein, das darf doch nicht sein. Ich habe ihn nicht umgebracht. Ich bin doch hier bloß die Haushälterin. Wer ist der Mörder? Nein. Sagen Sie es nicht. Das heißt ja. Ich will drauf kommen, wer der Mörder ist. Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen. Mein Name ist Bastian Pastewka. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu Kein Mucks, dem Krimi-Podcast. Wie immer am Donnerstag mit einer neuen Folge in der ARD-Audiothek und überall sonst. Und wie immer bringen wir spannende, mysteriöse und überraschende Hörspielklassiker aus alter Zeit für die absoluten Radionostalgiker unter Ihnen. Ich sitze den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre Dudel, Dudel, Dudel, Dudel. Klingt den ganzen Tag aus meinem Radio dieses süße Dudel, Dudel, Dudel, Du. Es singt von Liebe und von heißen Küssen. Mein lieber Schatz, hör auch ein bisschen zu. Natürlich sitzen auch Sie den ganzen Tag vor Ihrem Radio, da bin ich sicher. Willi Rosen hat mit diesem Lied wahrscheinlich den Begriff Dudelfunk geprägt. Doch wie sah eigentlich der Alltag der Rundfunkleute aus? Ich glaube, das weiß bestimmt Hans Petsch. Nicht an jedem Tag beginnt für die Rundfunkleute von Radio Bremen das Programm mit einem fröhlichen Gruß aus dem Hafen. Der Alltag der Rundfunkleute ist erfüllt von dem pausenlosen Rhythmus der Sendungen. Und so sind, wenn am Morgen die ersten Mitarbeiter zum frühen Sendebeginn erscheinen, oft erst wenige Stunden seit dem Ende der letzten nächtlichen Probe vergangen. Ja, das ist tatsächlich Hans Petsch, der uns hier über die Arbeit bei Radio Bremen aufklärt, in einem Filmbeitrag von 1954 wohlgemerkt. Besonders intensive Vorarbeiten und Proben erfordert das Hörspiel. Und es ist kaum zu glauben, in diesem Film kann man auch bei der Probe eines Hörspiels zusehen, aus den ursprünglichen Radio Bremen Ateliers, die uns hier in Kein Mucks, zumindest akustisch, wohl bekannt sind. Einen Geräuschemacher am Wassereimer gab es auch. Beim Zeus, was ist geschehen, gnädigste Herrin? Das Gewitter, die Milch ist geronnen. Halt, bitte, ja, Frau Eggers. Bitte? Etwas herrischer das Ganze. Und diese Stimme hier, das ist tatsächlich Günther Siebert, der langjährige Hörspielregisseur von Radio Bremen, der sicher 90% aller Krimis unserer Auswahl inszeniert hat. Hier bei der Arbeit mit der Schauspielerin Susanne Eggers. Stopp, Frau Eggers, das ist noch zu klägig. Sie sind kein kleines Mädchen, das sich schmutzig gemacht hat, sondern eine Dame. Das geht um ihre Schönheit. Ja, jetzt verstehe ich. Darf ich nochmal zurück? Ja, das Ganze nochmal. Günther Siebert inszenierte Hörspiele aller Gattungen seit dem Sendestart von Radio Bremen im Jahr 1945. 4 Jahrzehnte umfassen seine Regiearbeiten, Funkbearbeitungen der Werke von Anton Tschechow, Heinrich von Kleist oder Arthur Schnitzler waren darunter und eben eine unglaubliche Zahl von Kriminalhörspielen. London. Eine Nacht im Oktober. Es ist 2 Minuten vor Mitternacht. Das ist Günther Siebert, hier einmal als Erzähler in einem seiner Krimis. Auf den menschenleeren Straßen ist nur noch ein Mann unterwegs. Der Mann nämlich, dem die Geschichte mit der Mordvilla passierte. Günther Sieberts älteste Kriminalhörspielproduktion scheint von 1949 zu sein. Ich sage scheint, denn bei der Arbeit zu Kein Mucks mussten wir hin und wieder feststellen, dass nicht alle alten Aufzeichnungen und historischen Sendeinformationen korrekt sind, die die 40er und frühen 50er Jahre betreffen. Wir haben hier schon Anruf am Abend oder Ein hoffnungsloser Fall gebracht. Das sind waschechte Günther Siebert-Krimis von 1955 und damit die ältesten unserer Auswahl. Oder auch Blinde sehen mehr von 1956. Darin sprach unter der Regie von Günther Siebert wiederum Hans Petsch als FBI-Inspektor Ripley. Sehen Sie, Barker, das ist das Faszinierende an unserem Beruf. Man fängt an mit einer Karteikarte, einem Fall. Nichts steht drauf als ein Name. Und dann fängt man an, den Fall durchzukauen, bis der Name Charakterzüge bekommt. Und sich schließlich als menschliches Wesen herausstellt. Sie philosophieren, Jarib. Das ist ja Unsinn. Geben Sie diesen Umschlag bitte zum Laborpack. Untersuchung auf Fingerabdrücke, Druckspuren, ja? Ja. Danke. Ja, das hier war Hans Petsch in einem Günther-Siebert-Krimi von 1956. Bis 1979 war Siebert Stammregisseur bei Radio Bremen, Der Krimi am Donnerstag war seine Domäne. Allein 180 Krimi-Hörspiele unter seiner Regie sind in der ARD-Hörspieldatenbank verzeichnet. Das ist doch nicht möglich. Aber ja. Ja, und wir wären doch verrückt, wenn wir jetzt nicht auch einen richtig knackigen und typischen Günther Siebert-Schocker-Krimi bringen würden. Und natürlich tun wir das jetzt. Ich finde ja, dass die schönsten Krimis immer mit Bahnhöfen und Zügen zu tun haben. Wir lassen gleich auch einen Zug abfahren. Bitte von der Bahnsteigkante zurücktreten. Der Zug nach London fährt ab. Ja, alte Eisenbahnen in alten Geschichten, was gibt es Schöneres? Denken Sie an Mord im Orient Express oder auch an unser Kein-Mucks-Hörspiel Abteil 7 zuletzt. Dieser Zug hier fährt nach London und genau das ist auch der Titel unseres Hörspiels. Hören Sie einen Krimi von Arnold E. Ott mit Herbert Leonhardt, Petra Schmidt, Eberhard von Gagern, Günter Witte und vielen anderen aus dem Jahr 1965. Die Regie hat natürlich Günter Siebert. Ein Zug fährt nach London. Starren Sie mich eigentlich die ganze Zeit so an? Kennen Sie mich? Ich kenne Sie jedenfalls nicht, da bin ich ganz sicher. Seit wir bei den Breiten in dieses leere Abteil gestiegen sind, habe ich das Gefühl, Sie haben irgendwas mit mir im Sinn. Ach so, jetzt verstehe ich. Wegen des Fotos da in Ihrer Sportzeitung. Geben Sie doch mal her. Ja, gar nicht mal schlecht. Ich würde sagen, auf dem Foto sehe ich mir direkt mal ein bisschen ähnlich. Wer hat's denn geschossen? Ah, Rex Ellis vom Wiegenstahl. Der Junge macht sich. Also deshalb haben Sie mich immer so scharf anvisiert. Na, jetzt wissen Sie ja, dass ich Michael Morton bin. Da, Ihre Zeitung. Sonst noch was? Ach so, natürlich. Jetzt möchten Sie gern wissen, warum ich nach London reise. Ausgerechnet einen Tag vor dem Pokalspiel gegen Manchester. Soll ich Ihnen die Wahrheit sagen? Sie müssen aber schwören, dass Sie keinem was verraten. Ich mache Urlaub. Ja, Urlaub. Tapetenwechsel, Luftveränderung. Von London geht's weiter nach, irgendwo hin, wo die Sonne scheint. Raus aus dem lausigen Novembernebel hier bei uns in England. Sie glauben mir nicht? Sie meinen, das muss einen besonderen Grund haben, wenn der Stammtorwart von Arsenal Brighton genau einen Tag vor diesem Pokalmatch auf Urlaub fährt. Ich sehe schon, Sie verstehen was vom Fußball. Na schön, Sie haben natürlich recht. Soll ich es Ihnen erzählen? Kann ich mich darauf verlassen, dass Sie dicht halten? Kein Wort an die Presse und so? Also gut. Weil Sie so einen sympathischen Eindruck machen. Ja, danke, ich rauche eine mit. Die ganze Sache hat einen Tag nach dem Spiel gegen Birmingham angefangen. Haben Sie es gesehen? Nein? Schade. 3-2 für uns. Harte Sache. Das war Mittwoch. Donnerstagnachmittag war ich bei Rod Lindell, unserem Trainer. Wollte wissen, was mit meinem Vertrag ist für die nächste Saison. Gab da ein paar Schwierigkeiten. Na, davon später. Ich habe mich jedenfalls über Lindel geärgert. Brauchte einen Whisky. Bin in Parkers Saloon gegangen. Kennen Sie nicht? Bildungslücke, würde ich sagen. Ach wo, nichts von wegen Wildwest. Solide Bar im Zentrum, First Class, Stammkneipe von mir. Nick Parker ist mein Freund, müssen Sie wissen. Ich sitze gerade beim zweiten Whisky. Da sagt Nick zu mir, ich werde am Telefon verlangt. Naja, die Jungs wissen eben schon, wo Michael Morton zu finden ist. Ich gehe also zum Telefon. Hallo? Mr. Morton? Ja? Wer ist denn da? Ich bin Kitty Baker von Baker und Fischkin. Baker und Fischkin? Die Firma kenne ich nicht. Wollen Sie mir was verkaufen? Nein, ich möchte mit Ihnen reden, aber nicht am Telefon. Oh, wie alt sind Sie denn, Miss Baker? Sie sind doch nicht etwa schon verheiratet? Nein. Kann ich in Ihre Wohnung kommen? Hey, Sie gehen aber ganz schön ran. Wären Sie nicht kindisch. Sagen wir in einer Stunde, etwa um 8? Abgemacht, Miss Baker. Kennen Sie die Firma Baker und Fischkin? Als ich den Hörer auflegte, da fiel es mir ein. Ist eine Buchmacherfirma. Sie können hingehen, wenn Sie auf einen Gaul setzen wollen. Und natürlich Fußball wetten. Bis zu dem Tag hatte ich mit den Leuten noch nie was zu tun gehabt. Keine blasse Ahnung, was diese Miss Baker von mir wollte. Nick Parker und ich haben noch einen Whisky zusammen getrunken. Dann bin ich mit dem Taxi noch raus. Kleine Junggesellenwohnung im Westen. Aber hübsch. Zugegeben, ich war neugierig auf Miss Baker. Ich hatte gleich das Gefühl, da steckt irgendwas Besonderes dahinter. Aber was? Mr. Morton? Persönlich. Ich bin Kitty Baker. Guten Tag. Treten Sie ein, Milady. Bitte hier. Woher wussten Sie eigentlich, dass ich im Parker Salon war? Oh, man hat mir erzählt, wenn Sie nicht zu Hause sind und auch nicht beim Fußball, dann können Sie nur noch beim Parker sein. 1-0 für Sie. Setzen wir uns. Bei der Gelegenheit hat man mir übrigens auch erzählt, dass Sie sich in letzter Zeit ziemlich gründlich mit Whisky befassen. Gestern gegen Birmingham waren Sie trotzdem gut in Form. Endlich wieder einmal. Wie machen Sie das? Mit 29 Jahren bei dem Whiskyverbrauch. Was soll das heißen, endlich wieder einmal? Die beiden Spiele davor waren Sie mäßiger Durchschnitt, wenn Sie das wissen wollen. Also wenn der Sturm nicht so gut gewesen wäre... Hören Sie mal, was wollen Sie eigentlich? Sie rufen mich an, kommen hierher... Ich will Ihnen helfen, Mike Morton. Ach, wahrhaftig. Darauf habe ich gewartet. Man hat mir erzählt, Sie sind in Schwierigkeiten. Man hat mir erzählt. Was hat man Ihnen denn sonst noch alles erzählt? Wie? Was geht Sie das überhaupt an? Nichts, aber es interessiert mich. Und jetzt hören Sie mir einmal zu. Sie sind seit 6 Jahren Stammtorwart bei Arsenal Brighton. Der Name Mike Morton ist ein Kapital. Noch trägt es Zinsen. Aber Sie sind 29 Jahre alt und Sie entwickeln sich zum Trinker. Davon sprachen Sie schon, es reicht mir. In letzter Zeit fällt Ihr Kurs, je mehr Whisky durch Ihre Kehle läuft. Was ist mit Ihrer Kondition? Ich gebe Ihnen nicht mehr als höchstens 1 Jahr. Unter einer Voraussetzung. Da bin ich aber gespannt. Was soll das Theater, Mr. Morton? Wenn Arsenal Brighton Ihren Vertrag nicht verlängert, gibt keiner mehr einen Schilling für Sie. Sie hören wohl das Gras wachsen, wie? Aber regen Sie sich meinetwegen nicht auf. Der Vertrag wird verlängert. Ich bin genau informiert, da können Sie ganz sicher sein. Sie waren heute Nachmittag bei Rod Lindale, Ihrem Trainer. Der Club hat erfahren, dass Sie Schulden gemacht haben. Hat man Ihnen das auch erzählt? Das mit den Schulden? Genau 2000 Pfund Sterling. Sie sind eine Hexe. Mr. Lindale hat Ihnen ein Ultimatum gestellt. Der Club ist der Meinung, wenn Sie nicht schleunigst Ihre Schulden bezahlen, gibt es demnächst einen hübschen kleinen Skandal. Und damit möchte der Club nichts zu tun haben. Sie haben 3 Tage Zeit. Entweder Sie bringen die Sache bis Montag in Ordnung oder Arsenal Brighton sucht sich einen neuen Torwart. 2000 Pfund, das sind Sie dem Club eben heute nicht mehr wert. Habe ich recht? Zum Teufel, ja, Sie haben recht. Und jetzt verschwinden Sie oder wollen Sie meine Schulden bezahlen? Genau deshalb bin ich hier. Sagen Sie das nochmal. Fühlen Sie sich jetzt besser? Ich bin sprachlos. Ich kann ihn gar nicht... Verstehen Sie, ich habe schon gedacht, ich bin erledigt, ausgebrannt, tot und... Und jetzt kommen Sie hierher, setzen Sie hin und sagen... Wissen Sie was? Wir gehen ins Mayfair. Wir essen Peak Fein und dann nichts wie Sekt. Das muss gefeiert werden. Sind Sie fertig? Ich fühle mich wie 20. Ich sehe, Sie werden schon wieder kindisch. Glauben Sie, ich bin der Osterhase? Sie haben zu viel Whisky getrunken, das ist alles. Ja, ich dachte... Idiot. Und ich habe tatsächlich... Jetzt passen Sie gefälligst auf. Wissen Sie, was das ist? Ich verstehe überhaupt nichts mehr, die Schuldscheine. Sie gehören jetzt mir. Ich habe sie gekauft. Für 50% und das war noch teuer. Haben Sie schon mal was von Fußballwetten gehört? Toto? Ja. Wir haben ein System, ein Wettsystem. Moment mal. Unterbrechen Sie mich nicht. Ich will nicht behaupten, dass unser System unfehlbar ist, aber es ist sicherer als jedes andere System. Wie gut es funktioniert, hängt von den Mitarbeitern ab. Ich bin hier, um Sie als Mitarbeiter zu gewinnen. Das ist es also. Zugegeben, Sie kapieren ziemlich langsam. Aber vielleicht haben Sie genug Verstand, um zu begreifen, dass ich Ihnen die beste Chance anbiete, die man in Ihrer Lage bekommen kann. Nur vermutlich die letzte. Ihr rechter Verteidiger hat übrigens schon bei uns unterschrieben. Will Chelsea? Wenn wir Sie auch noch unter Vertrag haben, ist Arsenal Brighton ein sicherer Tipp für uns. Notfalls lassen Sie Will Chelsea mal ein Selbsttor schießen. Wenn Sie vernünftig sind, gehören diese Schuldscheine Ihnen. Zuzüglich Gewinnbeteiligung. Also? Bis wann muss ich mich entscheiden? Ich würde sagen, nächsten Sonntag verliert Arsenal Brighton gegen Bradford United. Bradford? Ich weiß, Sie können gar nicht verlieren. Bradford ist am Ende, zumal Ihre drei besten Leute verletzt sind. Keiner riskiert für diese Mannschaft einen Penny. Die Quoten werden beachtlich sein. Wenn Bradford gewinnt, können Sie bis Sonntagabend um 8 in mein Büro kommen. Die Schuldscheine liegen für Sie bereit. Ich brauche dann nur noch eine kleine Unterschrift von Ihnen, damit wir uns auf Sie verlassen können. Ihr Wettsystem ist Betrug. Wem sagen Sie das? Trotzdem vergessen Sie dieses hässliche Wort. Schweigen ist Gold. Bares Gold, Mr. Morton. Reden kann tödlich sein. Wir sehen uns Sonntag. Und wenn ich zur Polizei gehe? Versuchen Sie es doch mal. Vielleicht kommen Sie damit noch mal ganz groß in die Presse. Und das möchten Sie doch gern, nicht wahr? Ich nehme an, Sie wissen, dass wir Bradford United am Sonntag 4-1 geschlagen haben. Ich habe alles gehalten, bis auf das Selbsttor von Will Chelsea in der 38. Minute. Aus 2 Metern Entfernung, absolut unhaltbar. Hinterher war ich restlos fertig. Nach dem Duschen habe ich mich nur eine Stunde in der Kabine lang gemacht, ganz allein. Die anderen fingen schon an zu feiern. Später habe ich mitgefeiert. Einer von den Vereinsgrößen hat Sekt spendiert. Ich war erst nachts um 1 zu Haus. Hab mich hingehauen und gepennt wie im Winterschlaf. Montagmorgen um 10 kam Besuch. Ich war noch im Bademantel. Habe ich das Vergnügen mit Mr. Michael Morton? Vergnügen ist gut. Sie sehen ja, ich bin noch im Bademantel. Oh, das macht mir nichts aus. Haben Sie was dagegen, dass ich mal zu Ihnen reinkomme? Wenn es unbedingt sein muss, bitte, hier herein. Ich verstehe leider nichts vom Fußball. Dafür weiß mein Sohn Ted genau Bescheid. Er ist 10 Jahre alt und hat gesagt, gegen Bradford gestern wären Sie ganz große Klasse gewesen. Genauso drückte er sich aus. Darf ich mich setzen? Ja, bitte, Mr. Harris ist mein Name. Inspektor Harris, Kriminalpolizei. Es handelt sich gewissermaßen nur um eine Formalität, Mr. Morton. Sagt Ihnen der Name Baker etwas? Baker? Ja, ich meine Miss Kitty Baker. Riverside Road 83. Kennen Sie sie? Nein, ich glaube nicht. Sie hat einen Partner, einen Geschäftspartner, meine ich, der Fishkin heißt. Baker und Fishkin. Früher gehörte die Firma Miss Bakers Vater allein. Sie befasst sich unter anderem mit Fußballwetten. Aha. Sind Sie sicher, dass Sie sie nicht kennen, diese Miss Kitty Baker? Ich denke, ja. Hat sie krumme Geschäfte gemacht? Mein Kollege Collins vom Betrugsdezernat vermutet so etwas. Wir arbeiten diese Sache zusammen, müssen Sie wissen. Und was sagt die Dame dazu? Wir konnten sie leider nicht mehr fragen. Sie ist tot. Was Sie nicht sagen? Vermutlich ermordet, gestern Abend. In ihrem Büro. Merkwürdigerweise steht der Name Michael Morton in Miss Bakers Notizbuch. Obwohl Sie sie gar nicht kennen. Haben Sie dafür eine Erklärung? Mein Name? Ja. Mit voller Adresse und Telefonnummer. Und mit der Nummer vom Parkers Saloon übrigens. Und da ist noch etwas, Mr. Morton. Das wird die Post sein. Die Post? Ja, die Post. Vielleicht etwas Wichtiges. Bitte lassen Sie sich durch mich nicht stören. Vielleicht Ihr Vertrag für die neue Fußballsaison, wer weiß. Ich hatte keine Ahnung, wieso der Inspektor gerade auf meinen Vertrag gekommen ist. Jedenfalls habe ich erstmal nach der Post gesehen. Sie haben sicher bemerkt, dass ich dem Inspektor nicht ganz die Wahrheit gesagt habe. Natürlich kannte ich Miss Baker. Sie war ja bei mir in meiner Wohnung gewesen wegen des sogenannten Wettsystems. Hätte bestimmt keinen guten Eindruck gemacht, wenn ich das erzählt hätte. Die Polizei braucht ja schließlich nicht gleich alles zu wissen. Übrigens war nur ein einziger Brief angekommen. Ziemlich dicker Brief. Ich habe ihn auf den Tisch gelegt und wollte ihn später aufmachen. Aber Inspektor Harris wollte, dass ich erst mal die Post lese. Er sagte, sein Sohn interessiert sich unbeschreiblich dafür, ob ich in der nächsten Saison weiter bei Arsenal Brighton spiele. Nun, ist es der Vertrag? Nein, das ist was anderes. Sehen Sie doch erstmal richtig nach. Der Brief ist von der Firma Baker & Fishkin. Ach, sagen Sie doch mal her. Bitte. Tatsächlich. Absender Baker & Fishkin, ein Umschlag mit Firmenaufdruck. Interessant, das muss ich schon sagen. Auf einmal hatte Harris das ganze Papier in der Hand. Es war natürlich nicht der Vertrag. Sie können sich bestimmt schon denken, was in dem Brief war. Die Schuldscheine. Ja, die Schuldscheine, die Miss Baker für 50% gekauft hatte und die ich brauchte, wenn ich in der nächsten Saison bei Arsenal Brighton im Tor stehen wollte. Das Schönste war, der Inspektor wusste darüber genau Bescheid. Er behauptete ohne weiteres, sein 10-jähriger Sohn Ted hätte ihm vorige Woche erzählt, Mike Morton kriegte vielleicht keinen neuen Vertrag, weil er Schulden hätte. Und dann erklärte mir der Inspektor, er hätte Roy Fishkin meinen Namen in Miss Bakers Notizbuch gezeigt. Und da hätte er von Roy Fishkin erfahren, dass Miss Baker meine Schuldscheine gekauft hätte. Fishkin wusste aber nicht, aus welchem Grund, meinte der Inspektor. Mir kam das alles ziemlich komisch vor. Jetzt frage ich mich zweierlei, Mr. Morton. Erstens, aus welchem Grunde hat Miss Baker ihre Schuldscheine gekauft, obwohl sie sie gar nicht kannten? Und zweitens, warum schickt sie sie ihnen in die Wohnung, ohne ein Wort? Was sagen Sie dazu? Haben Sie eine Erklärung? Nein, woher denn? Vielleicht hat sie die Schuldscheine billig kriegen können, weil alle glauben, bei mir ist doch nichts zu holen. Sie meinen, um daran zu profitieren. Das wäre möglich, gewiss. Aber jetzt sind die Schuldscheine bei Ihnen. Wo ist da der Profit? Und wenn jemand bezahlt hat? Ach, Sie meinen einen Fußballfreund oder sonst jemand, der es gut mit Ihnen meint. Vielleicht. Oder Miss Baker selbst hat die Schuldscheine nur deshalb gekauft, um sie Ihnen zu schenken. Na, ich weiß nicht, Mr. Morton. So viel Menschenfreundlichkeit. Übrigens, den Briefumschlag würde ich gern mitnehmen. Haben Sie was dagegen? Bitte, was soll ich damit? Meinen Sie, ich kann die Schuldscheine behalten? Im Augenblick wüsste ich keinen Hinderungsgrund, Mr. Morton. Nachmittags bin ich mit den Schuldscheinen bei unserem Trainer gewesen. Rod Lindale hat die Schuldscheine da behalten und gesagt, das mit dem neuen Vertrag geht in Ordnung. Und ich soll bloß mit dem Saufen aufhören, sonst wird das mein letzter Vertrag. Zugegeben, der Mann hat recht. Danach bin ich trotzdem in Parkers Saloon gewesen. Mein Freund Nick hat mir gleich einen Whisky an den Tisch gebracht. So ist er nun mal. Hallo, Mike. Nimm erst mal einen Whisky. Danke, Nick. Was ist mit deinem Vertrag? Hast du die verdammten Schuldscheine? Gestern gegen Bradford warst du prima, Mike. Vielen Dank, Nick. Bist wirklich ein netter Kerl. Alles in Ordnung, ich war gerade bei Rod Lindale. Okay. Übrigens, vorhin hat einer angerufen und nach dir gefragt. Von Baker und Fishkin. Wer? Hat sich nicht vorgestellt, bloß dass er von Baker und Fishkin ist. Ich soll dir was bestellen von Miss Baker. Was sagst du da? Von Miss Baker? Ja. Ist was Besonderes los mit dir? Oder warum machst du so ein Gesicht? Miss Baker ist tot. Seit gestern. Das ist ja ein Ding. Der Anruf war heute Nachmittag gegen 5. Und was sollst du mir bestellen? Der Mann hat gesagt, Miss Baker will dich sprechen. Du sollst morgen Abend um 9 am Hafen sein, Exeter Quay, gegenüber von der Normaluhr. Ich habe mich bestimmt nicht verhört. Ich dachte, du wüsstest vielleicht. Sie ist tot, das weiß ich. Meinst du, ich soll hingehen? Wenn du mich fragst, lass die Finger davon. Ich habe das Gefühl, das gibt Ärger. Nick hatte recht. Ich hätte es lassen sollen. Wahrscheinlich war ich wieder mal zu neugierig. Haben Sie sich schon mal mit einer Leiche verabredet? Ich wollte wissen, was dahinter steckt. Also Exeter Quay. War kurz vor 9 Uhr da. An dem Dienstagabend war es so neblig, dass man keine 5 Schritte weit sehen konnte. Auf dem Wasser war das Zeug so dick wie Grießbrei. Kein Mensch da. Alles still ringsum. Das Einzige waren die Signale, die von den Schiffen draußen auf See kamen. Haben Sie mal Feuer für mich? Wie? Ja, selbstverständlich. Augenblick. Hier, bitte. Danke. Ich habe schon gedacht, Sie wären der Spaßvogel, der mich hierher bestellt hat. Es trifft sich ja gut. Genau der bin ich, Morton. Brauchen Sie eine mit? Bitte nehmen Sie. Nein, danke, jetzt nicht. Wer sind Sie und was wollen Sie? Hat man Ihnen das nicht gesagt? Ich bringe Sie zu Miss Baker. Sind Sie übergeschnappt? Nein, ich denke nicht. Kommen Sie, gehen wir. Ich möchte wissen, wohin. Oh, fragen Sie bitte nicht so viel. Warten Sie einfach ab. Kommen Sie. Ich habe da unten ein Boot liegen. Ich bin's, Tom. Er kann nicht reden. Tom ist stumm seit dem Krieg. Armer Kerl. Steigen Sie ein. Manchmal ist es besser, wenn einer stumm ist. Fahr los, Tom. Vielleicht erklären Sie mir jetzt endlich, was hier vorgeht. Wissen Sie etwa nicht, was mit Miss Baker passiert ist? Allerdings, sie ist tot. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Aber nein. Ich habe es mir sowieso anders überlegt. Ich werde Sie nicht zu Miss Baker bringen. Ist ja nicht zu glauben. Na, wie sollte ich das auch wohl machen? Jetzt, wo sie doch gar nicht mehr lebt. Kehren Sie um! Haben Sie etwas gesagt? Ich habe gesagt, Sie sollen umkehren. Oh, auf dem Ohr höre ich nichts, Mr. Morton. Wenn Sie jetzt nicht sofort umkehren, auf der Stelle. Wenn Sie Ihrem Tom nicht sofort sagen, er soll zurückfahren, dann... Mensch, regen Sie sich nicht so auf. Was haben Sie vor? Ich will sofort nach Haus. Abgelehnt. Umkehren! Halt! Hilfe! Schnauze! Uns geht die Kanone los. Ist das klar? Eine hundsgemeine Falle habt ihr mir gestellt. Von wegen Miss Baker. Ihr wollt mich einfach in den Bach schmeißen, wenn wir weit genug draußen sind, wenn ich nicht mehr zurückschwimmen kann. Absaufen soll ich. Antwortet! Ach, halt's Maul! Ich hab euch doch überhaupt nichts getan. Warum macht ihr das? Ich kenne euch ja gar nicht. Hat euch vielleicht einer bezahlt? Mensch, stell dich nicht so dumm an. Du hättest dich eben nicht mit Miss Baker einlassen sollen. Du weißt so viel. Verstehst du? Ich hab Miss Baker doch nur ein einziges Mal gesehen. Ich weiß nichts. Und wenn ich was gewusst hab, dann hab ich's längst wieder vergessen. Ich schwör's euch. Du hast sie zweimal gesehen. Ein einziges Mal. Das zweite Mal war vorgestern Abend. Tom hat dich gesehen. Sonntag. Der Abend, an dem Miss Baker... Ja, du weißt schon. Ich bin die ganze Zeit im Clubhaus gewesen. Du lügst. Was soll das heißen? Wollt ihr behaupten, dass ich Miss Baker... Schluss jetzt. Hier wird nicht diskutiert. Tom hat mich gesehen, der kann ja überhaupt nicht reden. Er kann aber schreiben. Los, Torwart. Spring ins Wasser. So was könnt ihr doch nicht machen. Ich hab keinem was getan, seid doch vernünftig. Fass an, Tom. Loslassen! Ihr seid ja wahnsinnig! Hilfe! Lasst mich los! Nein! Nein! Vollgas. Sie können sich wohl denken, dass ich ganz schön fertig war. Dieser Tom, das war ein Kerl wie im Schrank. Nichts zu machen. Keine Chance für Mike Morton. Ich hab gedacht, jetzt ist's aus mit dir, Old Boy. Das Wasser war eiskalt, November. Ich bin ein harter Bursche, wenn's drauf ankommt, aber das war zu viel. Sie fragen, wieso ich hier überhaupt im Nachtzug nach London sitze? Unglaublich, aber wahr. Hab nochmal unverschämtes Glück gehabt. Der Flitzer mit den beiden Schurken war vielleicht 2 Minuten im Nebel verschwunden, tauchte auf einmal direkt vor mir eine piekfeine Yacht mitten aus dem Nebel auf. Die haben mich dann rausgefischt. Ich hab ihnen erzählt, ich wäre ein Fischer und aus Versehen vom Kutter runtergefallen. Sie wollten es überhaupt nicht glauben, aber Whisky und warme Klamotten haben sie mir trotzdem gegeben. Die waren zufällig unterwegs nach Brighton. Ich war schon bald wieder halbwegs in Form. Naja, bei dem Whisky. Bin nach Haus, hab mich umgezogen, ein paar Sachen in den Koffer gepackt und dann ab zum Bahnhof. Wieso? Na, hören Sie mal. Das nächste Mal hätten die Schurken vom Flitzer bestimmt besser gearbeitet. Hab mir gedacht... Am besten, ich verschwinde erst mal, bevor sich rumspricht, dass ich noch auf 2 Beinen laufen kann. Der Zug ist 0.17 Uhr nach London abgefahren. Naja, das wissen Sie ja selber. Wissen Sie, wo wir hier sind? Ah, natürlich, Croydon. Da sind wir ja schon beinahe in London. Bahnsteigbeamten aufzusuchen. Er wird am Telefon verlangt. Bitte beeilen. Ach, Sie sind dieser Mr. Collins? Sie hätten sich ruhig schon mal vorstellen können. Da sind Sie ja wieder, Mr. Collins. Hoffentlich eine gute Nachricht für Sie. Übrigens, eines muss ich Ihnen noch erzählen. Die Sache mit Bill Chelsea. Sie erinnern sich vielleicht, der rechte Verteidiger. Einen Augenblick, Mr. Morton. Ich habe Ihnen nun die ganze Zeit geduldig zugehört und Sie nicht ein einziges Mal unterbrochen. Jetzt möchte ich einmal etwas sagen. Bitte, bitte. Wollen Sie sich nicht hinsetzen? Nein, danke. Zunächst einmal Folgendes. Sie haben Kitty Baker tatsächlich nicht nur einmal, sondern zweimal gesehen. Was? Ja. Nach dem Spiel am Sonntag gegen Bradford, das Ihre Mannschaft nach dem Wunsch von Miss Baker hätte verlieren sollen, waren Sie nämlich doch noch im Büro von Baker und Fishkin. Genauso wie Miss Baker es in Ihrer Wohnung vorgeschlagen hatte. Allerdings mit dem Unterschied, dass Sie das Spiel nicht verloren, sondern gewonnen hatten, gegen den Wunsch von Miss Baker. Trotzdem bekamen Sie die Schuldscheine, die Sie haben wollten. Moment mal. Sie waren bei Miss Baker. Oder haben Sie eine andere Erklärung für die Tatsache, dass Ihre Adresse auf dem Briefumschlag mit den Schuldscheinen mit der Maschine geschrieben worden ist, die im Büroraum des Clubhauses von Arsenal Brighton steht? Auf dem Brief, der Montag vor Mittag bei Ihnen ankam? Sie haben diese Adresse selbst geschrieben, Mr. Morton. Ja, Sie waren Sonntagabend im Clubhaus. Aber zwischendurch waren Sie 20 Minuten nicht im Clubhaus. Niemand hat etwas davon bemerkt. Alle haben geglaubt, Sie wären noch in der Kabine und ruhten sich von dem Spiel aus. Das Büro der Firma Baker und Fishkin ist vom Clubhaus in kaum mehr als 5 Minuten zu erreichen. Sie haben die Schuldscheine geholt und dann im Clubhaus die Adresse getippt. Niemand war dort um diese Zeit im Büroraum. Keiner hat Sie dabei gesehen. Den Briefumschlag mit dem Firmenaufdruck hatten Sie gleich mitgebracht. Es lagen genug davon im Büro von Baker und Fishkin herum. Sie steckten die Schuldscheine in den Umschlag und schickten den Brief an Ihre eigene Adresse ab. Genau neben dem Eingang des Clubhauses hängt ein Briefkasten, der um 9 Uhr abends geleert wird. Was soll das? Wollen Sie wissen, warum Sie den Umweg über die Post gewählt haben? Weil Sie auf jeden Fall verhindern wollten, dass irgendjemand auf die Idee kam, Sie wären bei Miss Baker im Büro gewesen und hätten die Schuldscheine persönlich abgeholt. Deshalb störte es Sie auch gar nicht weiter, dass zufällig gerade Inspektor Harris bei Ihnen war, als der Brief Montag ankam. Nun, Mr. Morton, haben Sie Miss Baker zweimal gesehen? Ja, Sie haben recht. Aber das ist nicht alles. Nein, das ist durchaus nicht alles. Man fragt sich zum Beispiel, warum Sie die Schuldscheine bekommen haben, obwohl genau das Gegenteil von dem geschehen war, was Miss Baker für diese Schuldscheine als Gegenleistung verlangt hatte. Arsenal Brighton hatte nicht gegen Bradford verloren. Das kann ich Ihnen erklären. Nicht mehr nötig, Mr. Morton. Ich weiß es. Ihr Freund Nick Parker hat Ihnen geholfen. Er gab Ihnen das Geld schon am Sonnabend. 2000 Pfund Sterling. Alle Achtung. Nick ist reich. Die Bar ist für ihn heute nur noch eine Art Hobby. Er ist längst Millionär. Das ist Mr. Parkers Sache. Er gab Ihnen das Geld und Sie gingen damit Sonntagabend nach dem Spiel gegen Bradford zu Miss Baker. Ja, das ist wahr. Ich wollte ihr das Geld auf den Tisch knallen und noch ein paar passende Worte über ihr verdammtes Wettsystem sagen. Sie sind also hingegangen? Haben die Schuldscheine vom Schreibtisch genommen und dafür das Geld hingelegt. Und den Briefumschlag, den haben Sie dabei auch mit eingesteckt. Soll ich Ihnen den Grund sagen? Wer sind Sie? Woher wissen Sie das alles? Ich bin Inspektor Collins. Harris und ich sind Kollegen. Wir haben diesen Fall zusammen bearbeitet. Wollen Sie mich verhaften? Ich bin noch nicht fertig. An dem Abend, als Sie im Büro von Baker und Fishkin waren, ist Miss Kitty Baker ermordet worden. In Ihrem Büro. Deshalb sind Sie also in Brighton mit mir in dieses Abteil gestiegen. Sie haben mich verfolgt. Ich verstehe das trotzdem alles noch nicht. Der Eigentümer der Yacht, die Sie aus dem Wasser gefischt hat, verständigte die Polizei, weil die Sache ihm reichlich seltsam erschien. Inzwischen hatte Nick Parker Angst um Sie gekriegt. Er wusste ja von Ihrer Verabredung am Exeter Quay. Sie hatten ihm gesagt, Sie würden hinterher noch zu ihm in Parkers Saloon kommen. Als Sie nachts um 23:30 immer noch nicht da waren, rief Mr. Parker die Polizei an. Die Mitteilung von der Yacht und der Anrufer Mr. Parker erreichten uns kurz nacheinander. Den Rest konnten wir uns denken. Inspektor Harris bat mich, nach ihnen zu sehen und sie nicht aus den Augen zu lassen. Ich erwischte sie gerade noch, als sie ihre Wohnung mit einem Koffer verließen und zum Bahnhof gingen. Mir blieb nichts anderes übrig, als mit ihnen in dieses Abteil zu steigen und nach London zu fahren. Sie hätten Inspektor Harris besser gleich gesagt, dass sie Miss Baker zweimal gesehen hatten. Ich hatte Angst. Bitte, Inspektor Collins. Ich weiß, Mr. Morton. Das zweite Mal war Miss Baker tot. Als sie bei Baker und Fishkin ankamen, war Licht im Büro, nicht wahr? Die Fenster waren hell erleuchtet. Ich habe geläutet, aber keiner hat aufgemacht. Die Türen waren offen. Kein Mensch zu sehen. Ich bin ins Büro gegangen. Die Schuldscheine haben auf dem Schreibtisch gelegen. Ich habe sie genommen und das Geld dafür hingelegt. Ich musste sie doch bis Montag haben, sonst hätte ich keinen neuen Vertrag gekriegt. Auf einmal habe ich Miss Baker gesehen. Zuerst bloß die Füße. Sie hat quer hinterm Schreibtisch gelegen. Sie war tot, das war klar. Ich habe Angst gekriegt. Ich war total fertig. Ich musste die Schuldscheine haben, aber ich hatte Angst. Da habe ich den Briefumschlag mitgenommen. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Ich war ganz durchgedreht, das können Sie mir glauben. Ich habe Miss Baker nicht ermordet. Ich habe nichts damit zu tun. Hinterher ist mir eingefallen, dass mir am Hauseingang einer begegnet war. Der hat den Hut ganz tief im Gesicht gehabt und den Kragen hoch. Er kam gerade raus, als ich ins Haus gegangen bin. Das ist die Wahrheit, Inspektor. Und Sie haben den Mann nicht wiedererkannt? Den Mann vom Exeter Quay? Nein. Sie meinen wirklich? Er jedenfalls hatte Sie erkannt. Und der Gedanke, dass Sie ihn vielleicht doch genau genug gesehen hatten, um ihn wiederzuerkennen, dieser Gedanke ließ ihm keine Ruhe. Deshalb also? Ja. Deshalb die Verabredung und die Bootsfahrt, bei der Sie so viel Glück gehabt haben. Inspektor. Sie wollen wissen, wer der Mann war? Es war Roy Fishkin. Der Partner von Miss Baker? Ja. Er war bei den betrügerischen Wettgeschäften die treibende Kraft. Eines Tages wurde es Miss Baker zu viel. Sie wollte nicht mehr. Und zwar an dem Tag, als sie abends zu ihr ins Büro gingen. Fishkin hatte sie unter Druck gesetzt. Schließlich hat Miss Baker gedroht, sie würde sich an die Polizei wenden und dort alles erklären. Das war ihr Tod. Fishkin hat sie erwürgt. Kurz bevor Sie kamen, Mr. Morton. Sie trafen Fishkin noch am Hauseingang. Und deshalb fürchtete er sie. Ich verstehe. Und wie haben Sie das rausgekriegt? Erinnern Sie sich an Tom? Der Mann, der mit dem Boot war? Ja, der Schrank. Tom Keeper. Den Leuten von der Yacht ist das Motorboot aufgefallen. Das einzige Boot, das bei dem Wetter draußen am Quai lag. Harris hat sich darum gekümmert. Das Boot gehört Tom Keeper. Harris hat ihn in die Zange genommen. Und Tom Keeper hat ausgepackt. Er wusste über alles Bescheid. Auch über den Mord an Miss Baker. Er hat alles säuberlich aufgeschrieben. Er ist nämlich tatsächlich stumm. Inspektor Harris hat mich in Croydon angerufen. Deshalb musste ich zum Telefon. Harris hatte gerade eben Tom Keeper und Fishkin einander gegenübergestellt. Fishkin hat ein Geständnis abgelegt. Danke, Inspektor. Gegen Sie besteht kein Verdacht mehr, Mr. Morton. Roy Fishkin wird wegen Mordes an Miss Kitty Baker und wegen Mordversuchs an Michael Morton vor Gericht gestellt. Übrigens, wir sind in London. Sie hörten, ein Zug fährt nach London, von Arnold E. Ott. Es sprachen Michael Morton, Herbert Leonard, Kitty Baker, Petra Schmidt, Inspektor Harris, Eberhard von Gagern, Roy Fishkin, Christian E. Günther, Nick Parker, Kurt Zielke und der Mann im Zug, Inspektor Collins, war Günther Witte. Die Technik hatten Sabine Rutzen und Reinhard Henke, die Regie Günther Siebert und erstmals lief diese Krimiproduktion am 9. Dezember 1965 bei Radio Bremen. Tja, so schön kann sie sein. Die Zeit im Funk. Und nun heitere Musik.